Generell zielte die Studie nicht auf Persönlichkeitsmerkmale, die man tatsächlich unabhängig bestimmen kann, sondern allein darauf, ob jemand einer Ideologie zustimmt. Das ist hochproblematisch, denn bei moralisch aufgeladenen Themen sind Sprachdaten für sich genommen wenig aussagekräftig. Das verdeutlicht schon das Problem der sozialen Erwünschtheit. So zeigen beispielsweise weiße US-Amerikaner in vielen Untersuchungen deutliche Vorurteile gegenüber Afroamerikanern, was sie aber nicht offen zugeben und was durch Fragen wie »Was denkst du über Schwarze?« nicht zutage gefördert wird. Unabhängig von diesen methodischen Mängeln hatte Adorno jedoch eine beispiellose Intuition für die Hauptelemente der faschistischen Gesinnung. Folgestudien lassen das Bild zwar deutlich differenzierter erscheinen, belegen aber in weiten Zügen seine Grundidee. Adornos Vorarbeiten finden bis heute in der empirischen Sozialforschung Anwendung, beispielsweise in den Mitte-Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Universität Leipzig. Beide Studien ermitteln alle 2 Jahre den Grad der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit in Deutschland, die Rechtsradikale unter anderem gegenüber Muslimen, Juden, Homosexuellen und Frauen zeigen. Typischerweise misstrauen Rechtsradikale der Demokratie, sind nationalistisch, lehnen die EU ab, halten Gewalt für ein probates Mittel gegen Fremde und bevorzugen eine harte Linie bei Recht und Ordnung. Die Liste beschreibt sicherlich den rechten Rand in Deutschland sehr treffend. Doch wie schon bei Adorno fragt man sich, wie diese Merkmale zusammenhängen. Warum verachten Rechtsradikale sowohl Ausländer als auch homosexuelle Landsleute? Warum kritisieren sie die Eliten, wollen aber gleichzeitig in einer hierarchischen Gesellschaft leben? Auch hier kann man mit Hilfe der Schablone der 6 Prinzipien die Fäden zusammenziehen. Denn eine extreme Vorliebe für Hierarchien, Abscheu gegenüber Fremden und Vorstellungen über Widernatürlichkeit sind Extremformen der konservativen Prinzipien Autorität, Loyalität und Reinheit.